Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My wonderful King who reigns through Jesus Christ. Meine wunderbaren Könige, die durch Jesus Christus regieren. Or shall I say, Jesus Christ who reigns through you, our wonderful kings. Oder soll ich sagen, Jesus Christus, der durch euch, unsere wunderbaren Könige, regiert. So he's telling us that until then he's destined to reign as king until all hostility has been subdued and placed under his feet. Paulus sagt uns in Vers 25, bis dahin ist er dazu bestimmt, als König zu regieren, bis alle Feindschaft unterworfen und unter seine Füße gelegt worden ist. See, I understand this as the millennium. Darunter verstehe ich das Millennium. Now, I will not be dogmatic and, you know, defend what I believe. Ich will jetzt nicht dogmatisch sein und meinen Glauben verteidigen. Because I understand, you know, there are four different views regarding the millennium. Denn ich weiß, dass es vier verschiedene Ansichten über das Millennium gibt. And I know that every single one of those views actually has biblical basis. By the belief of the belief. Ich weiß, dass jede einzelne dieser Ansichten tatsächlich eine biblische Grundlage hat, warum man das glaubt. I know those things because I've studied them a lot. Ich weiß das, weil ich das Thema ausgiebig studiert habe. In fact, I've been, you know, I used to be an amillennialist. In der Tat war ich früher ein Millennialist. I had many biblical evidences that backed up what I believed. Ich hatte viele biblische Beweise, die bestätigten, was ich glaubte. And because I studied all those different views on the millennium, weil ich all diese verschiedenen Ansichten über das Millennium studiert habe, I will respect all of them because they all really have biblical bases. Respektiere ich sie alle, weil sie wirklich alle eine biblische Grundlage haben. It's just after many, many years of studying, aber nach vielen, vielen Jahren des Studierens, what I understand today, ist für mich heute ganz klar, is that Jesus will come back and set up his kingdom, his millennium. Dass Jesus wiederkommen wird und sein Reich, sein Millennium aufrichten wird. So if I take what Paul says here in 1 Corinthians 15, wenn ich das, was Paulus hier in 1. Korinther 15 sagt, hernehme, Paul is saying that Jesus will come back as the king. Dann wird Jesus als König wiederkommen. And he has to reign. Und er muss regieren. Until everything is subdued under his feet. Bis alles unter seinen Füßen unterworfen ist. And that moment will only come at the very, very, very end. Dieser Moment wird erst ganz am Ende kommen. When finally the millennium is set up. Wenn das Millennium schlussendlich errichtet ist. And during the millennium, of course, we know it's the end of every other ruling authority and power. Und während des Millenniums wissen wir, dass es das Ende jeder anderen herrschenden Autorität und Macht ist. And I believe that continually the reign of Jesus is supposed to increase. Ich glaube, dass die Herrschaft Jesu immer größer werden soll. Through the Christians. Durch die Christen. Until he returns and sets up his physical kingdom. Bis er wiederkommt und sein physisches, leibhaftiges Reich aufrichtet. How can I believe that the reign of Jesus is supposed to increase constantly when the world is getting darker? Wie kann ich glauben, dass die Herrschaft Jesu ständig wachsen soll, wenn die Welt immer dunkler wird? Well, because I understand from the Bible that the wheat and the tares grow together. Weil ich aus der Bibel weiß, dass der Weizen und das Unkraut nebeneinander wachsen. Debbie showed me something today from a prophetic diary that she kept. Debbie hat mir heute etwas aus ihrem prophetischen Tagebuch gezeigt, das sie führt. And she read something to me. Sie las mir etwas vor. That she wrote down that I said several decades ago. Dass sie aufgeschrieben hatte, ich hatte es vor mehreren Jahrzehnten gesagt. I wasn't even aware that such a long time ago I really believed that so clearly. Ich war mir gar nicht bewusst, dass ich das vor so langer Zeit schon so klar geglaubt habe. So she said, look, look what I wrote down here. Sie sagte, schau, schau, was ich hier aufgeschrieben habe. The spiritual warfare is, that's what I said. Der geistliche Kampf, sagte ich damals. The way Christians live it makes no sense. Die Art und Weise, wie Christen den geistlichen Kampf leben, macht keinen Sinn. Why would light scream at the darkness to make darkness go away? Warum sollte das Licht die Dunkelheit anschreien, damit die Dunkelheit verschwindet? The spiritual warfare is the most unfair warfare that exists. Der geistliche Kampf ist der unfairste Krieg, den es gibt. Fully armed Christian against a totally defeated enemy. Voll bewaffnete Christen gegen einen völlig besiegten Feind. And then I quoted Colossians, where it says the enemy's been totally defeated at the cross. Dann zitierte ich den Kolosserbrief, wo es heißt, dass der Feind am Kreuz völlig besiegt wurde. So for decades I believed the same thing. Jahrzehntelang habe ich dasselbe geglaubt. That we Christians are supposed to exercise the authority in the middle of the greatest darkness. Nämlich, dass wir Christen mitten in der größten Finsternis die Autorität ausüben sollen. Where sin abounds, grace abounds even much more. Wo die Sünde im Überfluss ist, ist die Gnade noch viel mehr im Überfluss. It always bothered me when Christians ran away from challenges of darkness. Es hat mich immer gestört, wenn Christen vor den Herausforderungen der Finsternis davonliefen. The only hope that darkness has is people like you and me. Die einzige Hoffnung, die die Finsternis hat, sind Menschen wie du und ich. And I believe one of the reasons why the world is such a dark place in many times is because Christians don't reign. Ich denke, einer der Gründe, warum die Welt in vielerlei Hinsicht ein so dunkler Ort ist, ist, weil Christen nicht regieren. What will happen if every Christian in the world today? Was wird geschehen, wenn jeder Christ in der heutigen Welt will express the lordship of Jesus Christ in your daily situation? Die Herrschaft Jesu Christi in seinen Alltagssituationen zum Ausdruck bringt. Think about this. Denk einmal darüber nach. You go to work. Du gehst zur Arbeit. And there is nothing but chaos in the dark place. Und an diesem dunklen Ort herrscht nichts als Chaos. If you walk in there understanding who you are in Christ and changing that, wenn du dorthin gehst und verstehst, wer du in Christus bist und es veränderst, the world will be a better place. Wird die Welt ein besserer Ort. If you work for a company, that company is not prospering, wenn du für ein Unternehmen arbeitest und dieses Unternehmen nicht erfolgreich ist, you are the one supposed to turn things around. Bist du derjenige, der die Dinge zum Besseren wenden soll. Even though it's not your company. Auch wenn es nicht dein Unternehmen ist. You are supposed to say, just because I'm present, this company will prosper. You watch. Nur weil ich hier bin, wird dieses Unternehmen Erfolg haben. Ihr werdet es sehen. I've thought many times. Ich habe oft gedacht, if the house of Potiphar was blessed because of Joseph, and that was the Old Testament. Wenn das Haus von Potiphar aufgrund von Joseph gesegnet war, und das war im Alten Testament, why should the business not be prosperous simply because a Christian works there and takes authority? Warum sollte ein Unternehmen nicht blühen, einfach nur weil ein Christ dort arbeitet und Autorität übernimmt? We've played victims for too long and we have not reigned through Christ. Wir haben zu lange Opfer gespielt und nicht durch Christus geherrscht. I love to talk about that. Ich liebe es, darüber zu sprechen. See you tomorrow. Bis morgen.